Electric Kingdom. So, Mensch, schon lange keine neue Electric Kingdom Folge mehr veröffentlicht. Das liegt daran, dass ich und Chris doch, der Esel nennt sich immer zuerst, doch wieder mehr Zeit zum Senden gefunden haben, als wir das zunächst dachten. Und dann geht natürlich so eine schöne WhatsApp-Ausgabe, beziehungsweise Falcon 12-Ausgabe oder was auch sonst wir uns da einfallen lassen, MMA Radio, immer vor, gar keine Frage. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich wieder Filme geguckt. Jeden Montag gehe ich ins Kino, gucke mir einen Film an. Diesmal Spectre, also was heißt diesmal? Das war letzte Woche. Ich fahre gerade wieder ins Kino. Heute gucken wir uns den Steve Jobs Film an und letzte Woche waren wir in Spectre, James Bond. Ja, ich habe richtig Bock drauf gehabt, denn ich habe zum ersten Mal mir alte Bond-Filme angeguckt. Natürlich habe ich früher auch bei Omi und Opi James Bond geguckt. Es war ganz normal in den 80ern. Wenn James Bond kam, saßen jedenfalls bei uns im Osten 8 Leute vorm Fernseher und haben sich James Bond reingezogen und waren total begeistert von diesem West-Typen, was der alles für tolle Sachen hat. Crazy Shit, kann man auch sagen. Ja, auf jeden Fall habe ich mir die alten Bonds jetzt mal chronologisch angeguckt und habe dann auch verstanden, was das Besondere eigentlich an James Bond ist. Ich habe so richtig aktiv eigentlich mit Pierce Brosnan als Bond begonnen. Das fand ich dann, es war okay, aber jetzt auch nichts wahnsinnig Gutes. Also ja, ich überlege mir gerade, wie ich das am besten ausdrücken kann. Also es war halt einfach ein solider Actionfilm, nicht mehr, nicht weniger. Daniel Craig hat der ganzen Reihe letzten Endes dann schon nochmal so einen neuen Anstrich verpasst. Kann man, glaube ich, auch jetzt im Nachhinein so sagen. Er hat Bond wieder ernster gemacht, oder was heißt wieder? Er hat ihn erstmal so richtig ernst gemacht, denn mir ist natürlich eins aufgefallen, als ich mir die alten Bonds angeguckt habe, dass da viel Charme und Witz mit dabei war und es war zum einen natürlich eine komplett andere Zeit, ja, da sahen Filme anders aus, du könntest jetzt heutzutage nicht einen Film in diesem Stil bringen und dann sagen, hier, das ist unser Agenten-Thriller zum Beispiel, ja, das funktioniert halt nicht, ist schon klar. Nichtsdestotrotz haben diese alten Bonds dazu beigetragen, dass Bond eben jetzt diese riesige Marke ist. Und ja, nachdem ich mir das alles angeguckt habe und jetzt Inspector war, muss ich ganz ehrlich sagen, aus meiner Sicht war das der schwächste Bond, den ich je gesehen habe. Also vielleicht waren meine Erwartungen zu hoch. Ich fand den Film insgesamt viel zu lang. Ganz viele Szenen sind im Nachhinein aus meiner Sicht total überflüssig. Warum Monica Bellucci bei diesem Film mitmacht, ist mir ein absolutes Rätsel. Ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil der ein oder andere sich vielleicht diesen Film ja auch noch angucken möchte. Ja, es gibt dann auch so wieder so die typischen Bond-Szenen, dass er aus einem Szenario in ein komplett anderes geworfen wird. Also er wechselt komplett die Locations und so. Und meistens macht das dann auch Sinn in alten Bond-Filmen. Aber in diesem Bond gab es da eine Szene, da habe ich mir so gedacht, also warum sind sie jetzt hier mehr oder weniger einmal um die halbe Welt gereist, nur um den Schwachsinn hier zu zeigen. Ich fand Batistas Auftritt extrem schwach. Ich habe mir viel mehr erhofft. Also als ich gehört habe, Batista spielt den Bond-Bösewicht, da habe ich mir gedacht, ey, das ist ja eine coole Rolle. Da kann er wirklich seine Hollywood-Karriere so richtig nach vorne bringen. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ich glaube, wenn er bei WrestleMania nochmal ein Match bestritten hätte, hätte ihm fast mehr gebracht, weil er taucht nicht allzu oft in diesem Film auf. Wenn man es jetzt mit anderen berühmten Bösewichten vergleichen muss, wie zum Beispiel den Weißer, der hat ja diese Rolle einfach, ja, da hätte man ja fast nochmal Bock gehabt auf einen Spin-off, ja, irgendwie der Weißer als Serie oder so, dass man sieht, wie er irgendwie die Drecksarbeit für Superschurken erledigt oder so. Und Batista war eigentlich nur ein austauschbares Gesicht. Das liegt jetzt nicht an seinen schauspielerischen Unzulänglichkeiten. Nee, es liegt mehr daran, dass man ihn nicht mehr eingesetzt hat. Denn ich bin schon der Meinung, dass Batista bislang eine gute Figur gemacht hat in seinen Hollywood-Auftritten. Und ich denke mal, sein Meisterwerk war bislang Guardians of the Galaxy und mich wundert es ein bisschen, dass man nicht da wenigstens ein bisschen angesetzt hat. Ja, also natürlich kannst du ihn jetzt nicht als sympathischen Muskelprotz darstellen, der immer einen coolen Spruch auf den Lippen hat. Das funktioniert auch nicht, ist mir schon klar, aber man hätte, denke ich mal, ein bisschen mehr mit Batista noch machen können. Das Bond Girl, das, ich habe jetzt den Namen von ihr vergessen, ich habe ja keine Notizen im Auto, ist ja klar. Chris findet die ja super, die Alte, weil er sich, glaube ich, in die ein bisschen verliebt hat. Mir geht eigentlich die Art und Weise, wie man heutzutage die Bond-Girls präsentiert, so ein bisschen auf den Sack. Ich plädiere damit nicht dafür, dass man Bond-Girls wieder in die Fresse schlägt oder so, aber ja, immer dieses, also man, ich habe jedenfalls das Gefühl, dass man versucht, die Bond-Girls jetzt immer auf eine ähnliche Ebene wie James Bond zu hieven. Also sie sollen einfach nicht mehr nur eine Matratze sein und irgendwie so ein sexy Beiwerk. Nein, sie sollen eine ganz wichtige Figur sein und genauso stark sein wie der Mann. Und bei dieser Reihe macht das für mich keinen Sinn. Ich habe immer das Gefühl, ja, dann lass es halt, oder ich denke mir immer, dann lass es halt doch einfach weg. Dann vergesst doch die Scheiße mit dem Bond-Girl und nehmt einen zweiten Typen. Also, nee, das ist dann für mich zu schwach. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, da konnte man mich nicht mit begeistern. Ansonsten zur Geschichte an sich braucht man, glaube ich, jetzt nicht allzu viel erzählen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich bin auch zweimal eingeschlafen, muss ich sagen. Und es lag nicht daran, dass ich wahnsinnig müde war, sondern dass der Film mich gelangweilt hat. Ging es im Endeffekt darum, dass Christoph Waltz, aka Blumfeld, jetzt muss ich hier gerade aufpassen, dass ich nicht eine Massenkarambolage verursache, dass er, was wird jetzt hier? Also wenn geisteskranke Auto fahren, das ist immer der schlimmste Moment, den man miterleben kann. Also es ging jetzt mehr oder weniger darum, dass Christoph Waltz praktisch irgendwie die kompletten Daten aller Menschen auf der Erde haben möchte. Das ist jetzt sehr verkürzt zusammengefasst, ist mir schon klar. Also nicht auf die Barrikaden gehen. Aber die Art und Weise, wie er sich versucht, die Daten zu beschaffen, die macht für mich überhaupt keinen Sinn. Da denke ich mir die ganze Zeit so, ja, dann du bist irgendwie so ein multireicher Superschurke, der alle anderen Kriminellen unter sich vereint, ja, dann versuch halt irgendwie sowas wie Google oder Facebook zu übernehmen. Das müsste leichter sein, als komplette Staaten zu stürzen, sage ich jetzt mal. So, jetzt muss ich hier die ganze Review schon abbrechen, weil meine zwei Mitgucker, die warten schon sehnsüchtig vor dem Auto und denken, was labert der da drinnen schon wieder? Ja, mein Fazit kurzum, ich gebe Bond 5 von 10 Popcornrollen. Das ist meine Währung, die habe ich jetzt eingeführt. Popcornrollen. 5 von 10 Popcornrollen für James Bond. Wenn man Fan der Serie ist, muss man sich diesen Film dennoch angucken, definitiv. Aber wer jetzt bislang mit James Bond nichts anfangen konnte, wird es wahrscheinlich auch nicht mit Spectre tun.